Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Hier ist der Weihnachtsmann. Mir gegenüber sitzt der großartige Robin Blase und der nicht minder großartige Thomas. Hallo. Hallo. Thomas, ja. Von der Tomic, den hatten wir hier schon mal zu Gast in Folge. Thomas, bitte. Ich weiß es nicht. Siehste? Ja. Und habe ich nämlich auch gesagt. Ja, und jetzt sind wir mal irgendwie 2-3 Wochen im Urlaub, David. Und dann passiert die größte alles. Sache aller Zeiten in der Geschichte von YouTube Deutschland. YouTuber haben es tatsächlich in Nachrichtensendungen geschafft. Ja. Der Thomas war wahrscheinlich in 70, 80 unterschiedlichen Fernsehsendungen in Deutschland. Fabian Sigismund war auch mal wieder im Fernsehen. Ja, der war Internet-Experte. Internet-Experte Fabian Sigismund. Das war tatsächlich seine Unterüberschrift bei einem Heute-Journal oder sowas. Und er hatte so Kopfhörer und so hatte ein Headset. Ja. Damit bist du ausgewiesener Internet-Experte. Nur damit. Ich wundere mich immer, dass alle anderen Internet-Experten gar keine Kopfhörer und ein Headset haben. Ja, worum geht's und warum ist der Thomas von der Tomic jetzt hier auch zu Gast bei uns? Und zwar Doxing, Hacking. Der große Datenleak im Dezember schon geschehen, hat keiner mitbekommen bis jetzt so Ende Dezember, Anfang Januar. Und dieses Mal waren eben nicht nur YouTuber betroffen, weil das ist das Lustige an der ganzen Geschichte. Da können wir gleich bestimmt auch ein paar Geschichten erzählen. Dieses Thema Doxing und dass Daten geleakt werden, Adressen geleakt werden und so weiter, das kennen wir als YouTuber. Seit Jahren. Das ist das Tagesgeschäft, dass irgendjemand bei irgendjemandem zu Hause steht. Und wir hatten das ja neulich sogar bei Excel 95. Bei Excel 95. Tanzverbot hatte letztes Jahr ein so ein Ding, wo er umziehen musste. Genau, und das sind so Fälle, die erwähnen wir gar nicht mehr im Podcast. Das ist mehr so in einem Nebensatz fällt das, weil das so selbstverständlich ist, dass das dauernd passiert, was schlimm ist, aber trotzdem. Und jetzt passiert das einmal einem Politiker oder auch ein paar Politikern. Und ich fand das so geil. Ich habe bei Motherboard so eine Zusammenfassung gelesen, wer alles involviert war. BSI, BKA, Polizei, BND. Ja. Wirklich, die haben den fucking Bundesnachrichtendienst rangeholt, nachdem Unges Twitter-Account gehackt wurde. Das ist auch eine Sache, wo ich das hätte ich nie gedacht. Fabian Sigismund wurde ja vor 1,5 Jahren gehackt und hat seine gesamten Social-Media-Accounts eingebüßt. Ich hatte dieses Jahr, durfte ich mich freuen, dass Facebook mir kurz entwendet wurde. Es war tatsächlich so ein Verlust, wo ich kurz dachte, ach, die Scheiße wollte ich eh schon löschen. endlich bin ich das los, aber Sigismund war da schon, da war alles weg. Ja. Google-Accounts, YouTube und Instagram, die ganzen Bilder dann auch gelöscht wurden. Und er meinte, er hat die Polizei damals tatsächlich involviert. Hat er? Ja, genau. Er hat bei der Polizei angerufen und hat gesagt so, oder war sogar vor Ort und sagte, ey, was können wir denn da machen? Könnt ihr mir helfen? Und die sagten, naja, sie könnten ja ihr Passwort wechseln. Das fand ich ganz großartig. So, also da war wirklich nichts zu machen. Aber wenn Jan Böhmermann und Martin Schulz involviert sind, da springt aber die Welt. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt zu tief reingehen, fangen wir mal wirklich ganz von vorne an und erklären mal ganz kurz, was ist Doxing? Weil es ist nicht dieses typische Hacking, dass ein Hacker Sandra Bullock schreibt und dann siehst du dann, wie die Kamera ins Datenkabel durch das Internet ihr folgt. Ja. Und vielleicht willst du uns das einfach erklären, weil du bist der Experte dafür, du wirst von jedem Medium dafür eingeladen. Genau, ich bin angeblich auch Sicherheitsexperte laut FAZ. Genau, das kann man mal sagen. Programmierer. Du bist bei uns aus verschiedenen Gründen einmal als Whistleblower, weil der Thomas, der kennt so ein paar Hintergründe und Details. haben wir gedacht, Whistleblower. du blow hier mal bitte ein bisschen die Whistle. Edward Snowden. So, und auf der anderen Seite bist du in dem Thema halt auch schon seit Jahren drin. Ja. Auf der Tomic unter anderem, bei dem du jetzt wieder, Tomic gibt es jetzt wieder nicht ohne Klicksum. Der Tomic heißt jetzt wieder der Tomic ohne Klicksum, ohne Christoph Krachten. Ist bei dir immer so eine Überraschung, das finde ich gut. Ist ja so eine Überraschung. Alle 2 Monate was Neues. Ja, aber was ich versprechen kann, Christoph Krachten wird nicht zurück auf diesen Kanal kommen. Ja, schön. Ja. Auch nicht zur Mediakraft, das kann ich euch auch hier versprechen. Aus exklusiv. So. Okay, Doxing, was ist Doxing? Das? Doxing ist das Zusammentragen und Veröffentlichen von personenbezogenen Daten, wie man das so schön nennt im Strafgesetzbuch. Und ein Dox besteht in der Regel aus so Sachen wie Name, Anschrift, Kreditkartendaten, Personalausweis, Telefonnummer zum Beispiel. Und insofern man das veröffentlicht, es wird in der Regel als Plaintext quasi gemacht mit einem Generator. Und dann sieht das relativ schön aus auf diesen Doxing-Seiten. Und, Das ist vor allen Dingen wichtig. Ich glaube, da geht es den meisten Datenklauern darum, dass die es dann hinterher auch schön aussehen. Muss auch schön aussehen. Es ist wichtig, wenn du das Leben von jemandem ruinierst, dass es wenigstens ästhetisch funktioniert. Also jeder, der sich darauf gefunden hat, hat dahinter ja bestimmt gedacht, also ehrlich gesagt bin ich richtig angekotzt. Richtige Arschlöcher, aber richtig gute Designer. Mein Auge wird umschmeichelt. Ich brauche ein neues Kanal-Intro. Vielleicht hat er ja im Gegenzug zu persönlichen Daten Bock, was für mich zu designen. Was jetzt passiert war, dass eben dieser Doxing-Skandal möchte ich ihn fast, ich will ihn gar nicht so nennen, weil, wie gesagt, wie du schon sagtest, es ist Tagesgeschäft. Ein Hacker namens Orbit, oder er hatte bei Twitter den Account God mit einer Null. Null ist sowieso immer als O-Ersatz für mich mein Favorit. Wenn ich irgendwann mal ein Kind bekomme, werde ich es auf jeden Fall Norbit mit einer Null nennen oder irgendwie sowas. Nichtsdestotrotz hat er einen Adventskalender gestartet. Ich wusste davon, glaube ich, als einer der ersten, weil Fabian Siegesmund mich zu Weihnachten angerufen hat und gesagt hat, du, David, ich will keine schlechten Nachrichten zum Fest verbreiten, aber der Hacker hätte ihn gerade kontaktiert. Zu der Konstellation erzähle ich einfach später nochmal, was, wenn wir dazu kommen. Dadurch hatte ich zum ersten Mal über die Weihnachtsfeiertage dazu mitbekommen. Da lief dieser Adventskalender ja schon eine Weile. Der hat ab dem 1. Dezember jeden Tag auf seinem Twitter-Kanal quasi ein Türchen in Anführungszeichen geöffnet und die Daten von einer medienrelevanten Person veröffentlicht. Da waren diesmal eben aber auch, und das war, glaube ich, sein Verhängnis dieses Mal, nicht nur YouTuber dabei, sondern auch Politiker und Jan Böhmermann. Ich glaube, richtig hart getroffen hat es auch Raik Anders, bei dem irgendwelche wirklich auch schmierigste Sachen verbreitet wurden. Ja, wobei man da und dazu sagen muss, gerade an dieser Stelle, wo du es jetzt gerade erwähnst, ich finde auch, dass einige Sachen aus diesem Leak, in Anführungszeichen, auch sehr platziert und sehr, ja, teilweise auch vielleicht sogar fake wirkten. Weil es hat so ein paar Sachen gegeben, die daran so ein bisschen komisch waren. Das eine ist, dass teilweise auch Daten einfach veröffentlicht wurden, die halt schon seit langer, langer Zeit bekannt sind oder veraltet sind. Also alte Telefonnummern, die man schon vor Jahren oder Adressen, die man schon vor Jahren im Internet finden konnte, auch von bekannten YouTubern, von denen wir auch wissen, dass die da seit Jahren nicht mehr wohnen. Und gleichzeitig aber halt auch Politiker und da aber auch keine Politiker von der AfD. Und bei den YouTubern zufälligerweise Leute wie Raik Anders oder Susi Grimes oder Jäger und Sammler. Also oder Tarek Tesfu. Also die Leute, die sowieso auf der Abschussliste von rechten Trollen die ganze Zeit schon stehen. Ja. Und jetzt sind die zufällig genau die gewesen, von denen man zufällig genau die Daten. Also entweder die wurden sehr spezifisch ausgewählt oder man hat halt andere Leute auch einfach vielleicht rausgelassen, die politisch eher in eine andere Richtung gehen. Weil der Hacker ja wohl auch selber bei der Festnahme gesagt hat, dass er die Leute ausgewählt hat, weil ihnen öffentliche Aussagen dieser YouTuber nicht gefallen haben. Das glaube ich gar nicht. Das hat das BKA gesagt. Aber weißt du da Hintergründe? Also ich weiß ja, das hast du ja auch in Interviews jetzt mehrfach gesagt, du kennst den Typen ja, der dahinter steckt. Ja, was heißt denn kennen? Du hast mit ihm geschrieben. Ja, ich habe mit ihm geschrieben. Das ist richtig. Aber ich glaube, sein größter Grund, warum er das überhaupt gemacht hat, ist Aufmerksamkeit. Weil, also ganz im Ernst, guck dich mal die Medienbubble an, was für Aufmerksamkeit der Junge gerade bekommt. Er hat halt auch gezeigt, dass es funktioniert. Weil das Spannende ist, und das haben auch einige schon geschrieben, er hat halt das eben in diesem Adventskalender veröffentlicht. Und es hat niemanden interessiert. Ja. Es hat niemand mitbekommen. Es gab auch wohl einen Screenshot von einem YouTube-Kommentar, den er gepostet hat, wo er denselben Link schon verbreitet hat, wo auch niemand drauf reagiert hat. Und dann hat er halt Unges Twitter-Account hacken müssen, um das zu verbreiten. Und erst dann haben Leute überhaupt gemerkt, dass es dieses Leak gibt. Also der Typ auf der einen Seite Hardcore-Arschloch, aber der tut mir auch so ein bisschen leid. Gerade jetzt auch, also die Überschrift, das war die beste Überschrift zu dem ganzen Thema, ich glaube bei Motherboard auch, größter Hacker in Deutschland ist 20-jähriger Larry, der noch bei seinen Eltern wohnt. Und das ist es halt tatsächlich. Der Typ ist ein 20 Jahre alter Schüler, der geht noch zur Schule, weiß nicht, ob der mehrfach sitzen geblieben ist oder sowas, und wohnt noch bei seiner Mama und hackt da aus dem Keller so ein paar YouTuber und macht das über Jahre, ohne dass es groß irgendwie Wellen schlägt, sondern es ist halt nervig, aber und dann kommt plötzlich der BND bei ihm vorbei. Super ja, Story. Wobei man ja dazu sagen muss, dass also diese Daten, die er da hat, und das ist ja Teil dieses Doxings, sind ja nicht frisch erhackte Daten, so wie das manchmal, glaube ich, in den Medien jetzt auch der Anspruch oder diese so rüberkam, sondern er ist jemand, der die Daten zusammengetragen hat oder zusammentragen hat lassen. Und da ist tatsächlich, es wurde ja auf so einer Seite veröffentlicht namens DocXX. Docs.sx. Docs.sx. Und die Vermutung Die gibt es aber auch nicht mehr, die Seite, ne? Also genau, die ist offline. Aber die Vermutung, die jetzt gerade ganz viele Nachrichtenmagazine auch haben, ist, dass ein anderer, es gibt ja neben dir noch eine weitere Person, die sehr viel zitiert wurde. Unter anderem auch eine Hausdurchsuchung bekommen hat. Genau, Jan Schürlein heißt der Typ. Und ich glaube, Janomine Janomein. Genau, hat er das auch bestätigt. Und jetzt gerade aktuell mutmaßlich ein Jan S. Punkt, der hinter der docs.sx-Website stehen soll. Aber diesen Jan Schürlein, den kennst du auch persönlich, weil der hat mal ein Praktikum bei der Tomek gemacht, das ist richtig. Jan war früher, hat bei uns ein bisschen Technik gemacht, was der Tomek anging, und hat vor allem in technischen Themen ausgeholfen. Und irgendwann ist er halt rausgeflogen. Mhm. Warum ist er rausgeflogen? Das ist halt so eine schwierige Sache. Einer der vielen Gründe war unter anderem, dass er mit der vulgären Analyse einen schwierigen rechten Treu, um es nicht auszudrücken, in engen Kontakt stand und auch zum Beispiel die Domain dievulgäreanalyse.de oder die-vulgäre-analyse.de auf seinen Namen registriert hat, wo der Kanal von der vulgären Analyse verlinkt war. Das war mir alles zu heikel. Ich bin ein Mensch, der kann mit Rechtsextremismus und solchen rechten Ideologien, wie die vulgäre Analyse sich verbreitet, kann ich damit einfach nicht umgehen, und das brauche ich nicht im engeren Freundschaftskreis. Und das war einer der vielen Gründe, warum ich entschieden habe, das geht so nicht. Auch der Hacker, der jetzt angeblich aus dem rechten Spektrum kommt. Oder zumindest diese Ideologie teilen. Ich hatte eine Theorie gehört, da hieß es, dass die Politikerdaten auch zurückzuführen seien auf ein Handy, das gefunden worden wäre, von einem anderen Politiker, der aber aus dem mittleren oder gemäßigten oder linken Spektrum kommt. Oder der, sagen wir mal so, der nicht zur AfD gehört. Mhm. Und da hieß es dann, warum sollten sich auf dessen Handy auch Privatnummern von AfD-Politikern finden lassen? Da sind natürlich dann eher Parteikollegen oder Fremdparteikollegen dann auch, aber mit denen er so zu tun hat, dann darauf, wenn die Nummern davon stammen. Und dann sind da natürlich keine AfD-Leute. Es ist ja auch nicht so, dass nur sehr stark linksorientierte YouTuber ans Licht des Tages. Naja, also nicht an Licht des Tages, aber in diesem Adventskalender die Auswahl der Leute, die hervorgehoben wurden. Waren halt Jan Böhmermann als mit dem Kommentar irgendwie so ein sehr nerviger Satiriker. Dann waren es Raik Anders, dann war es Jäger und Sammler, dann war es Floyd. Also schon dieselben Leute, die ganze Zeit mit dem Thema Hate von rechts sowieso zu kämpfen haben. Also wäre schon ein lustiger Zufall irgendwie. Wie kommst du denn, diese ganze Doxing-Sache geht ja jetzt seit Jahren. Ich glaube, du beobachtest das ja jetzt auch schon ewig. Ja, es geht seitdem ich gefühlt in dieser YouTube-Szene drin bin, gibt es schon Doxing. Es hat nie irgendwelche Sicherheitsbehörden interessiert, und auf einmal machen die großes Rabau. Die wollen ein Cyber-Unit 2.0 oder irgendwie sowas aufbauen. Cyber-Unit Plus, glaube ich. Cyber-Unit Plus, die wollen jetzt wirklich wegen diesem einen Fall, wollen die jetzt komplett neue Sicherheitsdinge in Deutschland etablieren und neue Bundes-Cyberpolizei oder was weiß ich. Glaubt doch niemand, dass das irgendwas bringt. Die Frage, die wir jetzt häufig gestellt bekommen haben, wir wurden von einem Medium, von Übermedien unter anderem kontaktiert, die uns dann auch gefragt haben, man hört und liest, dass das seit Jahren der Fall ist, warum interessiert das niemanden? Und da meinte ich zurück, ich kann dir die Frage gar nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Medien, YouTuber generell, also zum Beispiel die Welt oder die Bild, sind YouTubern gegenüber ja schon immer negativ gegenüber eingestellt gewesen. Ob es daran liegt, dass man da dann einfach kein Interesse für hegt, oder ob es zu weit raus aus medienrelevanten Themen ist. Ich glaube, dass man halt, also das auch bei dem Twitter-Account Orbit, der hat ja vorher einem anderen YouTuber gehört, der auch gehackt wurde, und der hat dann einfach das irgendwann aufgegeben, diesen Kanal zurückzubekommen, und deswegen hat sie den, der Hacker, also noch unter seiner Kontrolle. Er hat angefangen, den zurückbekommen zu wollen. So angeblich hat er damals wohl sich auch bei der Polizei gemeldet, habe ich in einem Artikel gelesen, und die Polizei wollte dazu keine Stellung nehmen, warum sie nichts unternommen haben. Aber es wurde wohl damals auch, genauso wie der Fall von Fabian, auch der Polizei gemeldet, und auch da hat niemand in irgendeiner Form irgendwas unternehmen können. Also es wirkt halt tatsächlich so, als wäre, sobald jemand wie Martin Schulz betroffen ist, wird das halt sehr medienwirksam auf der Seite, aus dem Grund. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch Politiker, die innerhalb der Politik Druck ausüben, und dann hast du einen Horst Seehofer als Innenminister oder sowas, der dann sozusagen auch damit zu tun hat, und dann kommt halt der Druck von oben aufs BKA oder was weiß ich, und dann wird halt gesagt, so, das ist ein Angriff. Und ich glaube, was halt auch mit reinspielt, ist tatsächlich die Angst, dass das ein ausländischer Angriff war. Also ich glaube, es gab halt natürlich diese Vermutung, dass das ähnlich wie bei Hillary Clinton, wo es ja relativ sicher ist, dass es die Russen waren, dass hier jemand versucht, europäische oder deutsche Politiker anzugreifen durch solche Dinge und dass das ein ausländischer Geheimdienst ist, der da mit drinsteckt. Und dann macht es natürlich absolut Sinn, dass man in dem Moment dann auch den BND einschaltet. Julian Reichelt hat ja seine wilde These verbreitet, dass der Staat selbst dem Hacker unter die Arme gegriffen hat bei diesem Hack. In welcher Form auch immer und auf welcher Seite auch immer. Es ist so super. Der war auch zu Gast in einem Podcast. Julian Reichelt podcastet jetzt auch, glaube ich, oder war es nur zu Gast? Und sagte da solche Sachen. Und es ist gut, dass wir in Deutschland solche führenden Journalistenköpfe haben, die sich Gedanken für uns alle mitmachen. Du wolltest gerade noch was sagen. Ja, also man muss zuallererst mal zum Fall von Destroys sagen, von dem YouTuber, dem der Twitter-Account gehörte. Ist eine große Frage, ob man dem überhaupt Glauben schenken kann, denn er hat schon des Öfteren gesagt, dass er Anzeigen bekommen hat und wir haben auf der Tomic aufgedeckt, dass das alles eine Lüge war. Von daher, da muss man überlegen, ob man überhaupt irgendwas glaubt. Und zu Bild gibt es auch noch eine witzige Story. Julian Rübke heißt der, glaube ich. Der war sich der festen Überzeugung, dass Bild wirkt. Das hat er mit einem Hashtag sogar versehen. Hashtag Bild wirkt. Er hat nämlich getwittert, er hat mit drei deutschen Hackern angeblich in diesem Thema recherchiert und kurz nachdem er, ich glaube, eine Sicherheitsbehörde deswegen angefragt hatte, war auf einmal der Link weg und dann meinte er, da hat die Bild hinter gesteckt, Hashtag Bild wirkt. Also Bild ist da, glaube ich, was dieses Thema angeht, grundsätzlich sehr schwierig. Dass die Bild quasi verursacht hat, dass die Links gelöscht wurden. Ja gut, aber die Bild, möchte gerne sehen, wie die Bild das aus dem Internet rausbekommt, denn das ist ja das nächste Ding. Das war der Sicherheitsdienst, der hat dann sofort die Links gelöscht. Jetzt sind die Links weg, danke, aber die Daten sind halt noch im Netz und das da werden sie nie rausgehen, das ist halt typisch Internet so. Ja. Ich möchte mal eine persönliche Geschichte erzählen, weil ich hatte gestern diesem Jan Schülein unter anderem geschrieben, weil ich ein bisschen verärgert war. Das habe ich gesehen. Janomein. Ja Mann, der soll sich einen vernünftigen Namen. und dem hatte ich unter einem seiner Tweets, weil er schrieb dann, ja, der Orbit, ne? Weil das muss man dazu sagen, Orbit ist mittlerweile ja gefasst worden und wie du schon sagtest, 20-jähriger Schüler, wohnt bei den Eltern und jetzt gab es gestern eine Pressekonferenz dazu mit der Frage unter anderem auch, was passiert. Er ist jetzt schon wieder auf freiem Fuß, weil offensichtlich kein dringender keine Fluchtgefahr besteht, deswegen ist er nicht in U-Haft gekommen. Aber die Frage ist, und da hatte ich mich mit Fabian zum Beispiel dazu unterhalten, was kann dem jetzt passieren? Und Fabian meinte, im schlimmsten Fall greift das Jugendstrafrecht. Ja. Weil obwohl er über 19 ist oder über 18 ist. Bis zum 21. Lebensjahr kann das Jugendstrafrecht. Ja. Und ich glaube, als Schüler, der noch bei seinen Eltern lebt, könnte man auch davon ausgehen, wenn du unter 21 bist und dann halt eben immer noch dein generelles Sozialgefüge so eingeschränkt ist, dann können sie dich da einfach noch immer da reinschieben. Und da ist es dann wahrscheinlich sehr wohl möglich, dass er dann einfach nur Sozialstunden bekommt und dann wahrscheinlich vom BKA selbst abgeworben wird für diese Cyber-Unit oder was auch immer. Und dann macht er sich ein schönes Leben. Dieser Jeremiah schrieb dann Janomein. Janomein. Der schrieb dann, Mensch, soll er doch froh sein, dass es vorbei ist. Dann macht er jetzt halt ein halbes Jahr Sozialstunden und dann ist der Spuk für ihn vorbei. Und dann schrieb ich ihm darunter, ja, für ihn, aber nicht für die Betroffenen, die das seit Jahren mitmachen müssen. Und das scheint ihm egal zu sein. Und dann kamen halt so Antworten von Leuten, die dann meinten so, ja, da seid ihr doch selber schuld. Ich kann nicht verstehen, woher dieses Gedankentum kommt, so weil du hattest irgendwie, ich weiß nicht, von wem diese Info kam, dass unter anderem Daten in dieses DocsXX-Ding gekommen sind, weil zum Beispiel ein Hacker bei einem Inkasso-Unternehmen Adressen erfragt hat. Ja, genau. Und dann wohl angeblich den YouTubern auch die Rechnung des Inkasso-Unternehmens dafür, dass die mit gefälschten Rechnungen Adressen rausgefunden haben, auch an die geschickt haben. Also dann sollte man selber noch dafür bezahlen, dass jemand anderes jetzt deine Daten hat. Ja. Und meine Nummer ist seit Jahren im Netz. Seit 3,5 Jahren mache ich dieses Spielchen jetzt mit, weil... Kannst du nicht einfach eine neue holen? Ich bin zu... David ist zu stur dafür. Kennst du David nicht? Ich sage es ganz offen. Damals, als das passiert ist, vor 3,5 Jahren war das, an meinem Geburtstag. Oh. Es war... Gutes Geburtstagsgeschenk. Ja, danke. Ich freue mich nachträglich freue ich mich immer noch. war es so, dass ich glaube, Brammens Telefon ist gestohlen worden. Ja, oder Pizmeet wurde ja gehackt, das war ja Pizmeet. Irgendwas ist passiert und über die sind dann Telefonnummern von all den Kontakten von Brammen erschienen. Deswegen sind so erstmal alle, die Brammen kennt, kennt das Internet. Und in den ersten Monaten habe ich auch nur Fragen bekommen, bist du Brammen? Weil das offensichtlich, die Leute konnten die Telefonnummer nicht mehr auseinanderhalten. Und an meinem Geburtstag habe ich 8000 Anrufe und Nachrichten bekommen. Das Handy ist sogar abgestürzt, weil nichts mehr verarbeitet werden konnte. Und erst 2 Tage später habe ich mich wieder getraut, es anzumachen. Ich wurde geflutet mit Bildern und hast du nicht gesehen, die sich alle aufs Handy geladen haben, weil ich damals... Die den WhatsApp-Sync nicht ausgeschaltet hast. Ja, du machst dir ja über sowas vorher keine Gedanken. Ne? Ja. Also ich habe in diesen Tagen viel über Technik, viel über mein Handy und viel über Sicherheitssysteme gelernt. Ja. Und seitdem... Ich hab mir damals gesagt, nee, komm, das sitze ich aus. Aber es geht halt wirklich seit 3,5 Jahren. Und hat jetzt mit diesem Leak, ich habe davon in zweiter Linie nach dem Anruf von Fabian erfahren, als die ersten Anrufe wieder kamen. Und als vor allen Dingen Nachrichten kamen von Leuten, die wieder geschrieben haben, ey, du, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich will ja nicht stören, aber du bist gehackt worden. Oder beziehungsweise deine Nummer ist im Internet. Und ja. Ich denke mir immer so, das ist nicht nett. Auch wenn ihr glaubt, das ist eine freundliche Geste, das ist ein Eingriff in die Privatsphäre in dem Moment. Das ist mehr als uncool. Das ist wie bei euch vor der Haustür stehen und klingeln. Auch das ist bei mir ja schon durchaus vorgefallen. Und ja, da muss ich sogar sagen, ich bin ja noch gut weggekommen. Also es gab ja Leute wie Gronkh oder die Außenseiter. Einer der ersten Fälle, die wir in Deutschland hatten, waren, dass die Außenseiter umziehen mussten, weil ihre Wände mit Graffiti beschmiert wurden. Ja, wir hatten das beim alten Mediakraftbüro mal zu Was geht abzeiten noch, dass irgendjemand mit Lippenstift komplett die Glastür und so ein typisches Ding, wo halt alle Firmen aufgelistet sind, ne, man so auf Plastikscheiben, die man so an die Wände hängt, hatte komplett jedes dieser Plastikscheiben und die Glastür, das Glasfenster davon, komplett mit Lippenstift vollgeschmiert, mit Herzchen und LeFloid, ich liebe dich. Ne, und auch bei Mediakraft in Köln, da war das oft so, dass wir da zur Arbeit gegangen sind, wenn wir da zu Besuch waren, und hat erstmal 20 kleine Mädels vor der Tür standen, die Ape Crime treffen wollten, weil das Punk-Büro im selben oder das Punk-Wohnzimmer da im selben Haus war. Ich hatte meine Lieblingsschokolade im Briefkasten, hatte Leute, die mit einem Bierchen davor standen und sagten, hey, wollen wir nicht ein Bierchen trinken gehen wollen? Oder Leute, die mir irgendwelche Sachen auch ans Fenster geschmiert haben, Herzchen und so. Also das ist wirklich so, das ist nicht lustig. Und dann Leute ziehen ja nicht deswegen um, weil sie sagen, ach, ich ziehe so gern um, sondern weil das seit, du kannst ja, ich bin ja noch, wie gesagt, war ja noch easy, aber bei Excel 95, der hat ja neulich gesagt, das geht nicht mehr. Es ist Terror. Wir haben irgendwann beim Büro mit ins Impressum reingeschrieben, weil das ja ein Ort ist, wo du die Adresse finden konntest, damals von Mediakraft Impressum. Wer vorbeikommt, wird einfach ignoriert, tut uns mega leid, aber das ist ein Business, so, wir arbeiten hier. Ihr könnt nicht einfach vorbeikommen und Leute stören und sagen, kann man der und der runterkommen und ein Selfie machen oder könnt ihr uns mal eine Führung geben? Ich weiß das ja noch, und ich so weiter. Ja auch immer unten, wenn und ich da war. Wir hatten das hier auch schon, also hier beim Büro, dass Leute halt, die extra nach Berlin fahren oder die teilweise vielleicht als Touristen in Berlin sind und so weiter und dann halt sagen so, was mache ich denn heute? Ich habe heute nichts zu tun. Ach ja, mache ich mal eine Pilgerfahrt zum Büro von YouTubern, die ich kenne und warte da einfach vor der Tür, ob ich jemanden sehe, der vorbeiläuft. Als ich das letzte Mal bei den Rocket Beans zu Gast war, waren wir vor der Tür und da kommt jemand, läuft vorbei, hey, ich bin auf einer Fortbildung gerade in der Stadt und habe gedacht, ich laufe einfach mal hier vorbei und komme bei euch vorbei. So, das ist ja so, als würde ich sagen, so, okay, ich, keine Ahnung, ich gehe bei Steve Jobs zu Hause vorbei, weil ich Fan von Apple-Produkten bin und sage so, hey, wollen wir mal vorbeikommen, gucken, wie es hier aussieht. Ich glaube, du stehst vor der Tür von Steve Jobs ein bisschen länger aktuell. Ja, okay. Vor ein paar Jahren. Oder von Tim Cook, ich weiß es nicht. Aber das ist halt so ein, also diese Denke, und das scheint bei YouTube mehr vorzukommen, weil ich glaube, also ich bin mir sicher, das passiert bei irgendwelchen klassischen Celebrities auch. Ich meine, in Hollywood, ich bin da selber schon mal bei The Menschen damals, haben wir selber so eine Tour gemacht, wo wir zu den Häusern von Celebrities fahren. Da gibt es ja Dienstleister, die ähnlich wie diese Doxing-Seiten halt über irgendwelche Grundbucheinträge oder was weiß ich rausfinden, wo irgendwelche Celebrities wohnen oder weil sie ihnen nach Hause folgen oder weil Paparazzi das ja sowieso irgendwie wissen und bieten dann eine Tour an mit so einem Bus oder mit Karten, die du in Hollywood kaufen kannst. Maps to the so, Stars. Maps to the Stars, wo du halt sagst, okay, hier ist Tom Cruise Haus. Können Sie da hinlaufen hier? 223 Hollywood Boulevard, fahr mal vorbei und warte doch mal einfach vor der Haustür von Tom Cruise. Das Ding ist nur, die sind halt alle so reich. Die haben einfach 2 Bodyguards und 5 Kameras und ein komplett umzäuntes Gelände, auf dem die wohnen. In einer gerechten Welt gäbe es Selbstschussanlagen. Ach, naja. Aber bei denen ist das vielleicht, ist es immer noch scheiße, aber es ist vielleicht um einiges weniger schlimm. Ja, ja. Nur, wenn du das als so ein YouTuber hast, der anders als das vielleicht viele denken, nicht unbedingt ein Multimillionär ist mit und zumal auch noch sehr jung Polizeischutz ist, ne? Und also, noch sehr jung. Ja, ja, viele wohnen ja auch noch. Ich meine, du hast auch gesagt, dass bei dir jetzt ja, bei mir vor der Tür standen schon ein paar Journalisten. Ja. Also ich frage mich da halt immer so, was erhoffen die sich jetzt, dass ich da jetzt rauskomme, ein nettes Pläuschen mit denen hab oder hä? Ja. Also ganz großes Fragezeichen im Kopf gehabt. So, also ich bin ganz gekonnt an denen vorbeigegangen. Und die sind mir hinterhergelaufen bis zur U-Bahn-Haltestelle. Und ich dachte mir so gedacht, so, was erwartet ihr jetzt, dass ihr mit mir in die U-Bahn steigt und wir dann reden? Und dann ist ein Journalist tatsächlich mit in die U-Bahn gestiegen, hat die ganze Zeit versucht, mit mir zu reden. Ich habe mich einfach gefragt, so, was willst du jetzt von mir? Ja, vor allem, du hast ja mit Leuten geredet. Ich habe mit Leuten geredet, wenn sie mir eine E-Mail geschrieben haben. Ich habe niemanden zu mir nach Hause gelassen, weil ich mag es ja einfach nicht. Ja, ja. Und Journalisten haben auch nicht meine Adresse zu wissen und sowas, aber ey, dann vor meine Haustür aufzutauchen, anstatt mir einfach eine Mail zu schreiben, ist so. Du hattest ja unter anderem mit dem Hacker Kontakt und ich weiß nicht, ob du da mal konkretere Gespräche geführt hast. Ich weiß von Fabian, er hat letztes Jahr mit ihm, mit einem gesprochen und er meinte sogar, dass er auch mit Jan Schölein gesprochen hat. Stimmt, das hat er ja. Denn Jan Schürlein, also Janomein, hat den Account von Fabian Sigismund zurückgeholt. Zurückgeholt, von dem Hacker. Von Orbit. Genau, und Fabian hat damals gesagt, so, er fand das immer sehr, sehr skurril, dass diese Verbindung überhaupt bestand. Mhm. So, und auch ich war jetzt so, dass ich überhaupt nicht verstehen konnte. Ich habe zum Beispiel vorher, Robin und ich haben lange diskutiert, weil ich gesagt habe, so, ich weiß nicht, ob ich dich einladen möchte. Hm. Der Grund ist ganz einfach so, weil du, wir hatten vorher gefragt, ob du was dazu sagen wollen würdest. Und du sagtest, nein, du möchtest nicht dazu mehr zu sagen. Und wusste ich nicht, ob du die du eine Aussage getätigt hast beim BKA, das ist ja inzwischen öffentlich, dass das passiert ist. Genau, oder und ob also die BKA-Beamten waren bei mir, ja. Genau. Ob ich eine Aussage getätigt habe, ist eine andere Frage. Genau, aber und ob du halt aber die tatsächliche Persona kennst. Und ich finde es halt, wenn so jemand wie dieser Genomine, der von sich jetzt auch auf Twitter immer wieder sagt, er wäre derjenige gewesen, der den Fall jetzt quasi aufgedeckt hat, der redet sich gerade da, dass seine Welt schon ganz, ganz fleißig zurecht, so, ja, damit er dann nicht auch in Zukunft vielleicht von irgendeinem Hacker dann ins Visier genommen wird. Aber ich denke mir halt so, wie kann es sein, dass man dann die Aussage verweigert im Zweifelsfall? Und ich war bei dir zum Beispiel nicht sicher, willst du jetzt hier einfach vorbeikommen, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, oder hast du tatsächlich was zum Gespräch beizutragen? Und ich die erste Variante, die hätte ich nicht gewollt. So. Und es stellte sich ja dann heraus, oder, dass du offensichtlich möglicherweise was dazu gesagt hast. So, ja. Aber, vielleicht. Ich finde es aber nicht cool, wenn man solche Personen dann noch schützt. So. Das fand ich, vielleicht kann ich auch noch was zu sagen, weil das fand ich tatsächlich sowohl von dir als auch von Jan schwierig, dass man gesagt hat, so, wir wollen kein Snitch sein. Das Ding ist nur, wir sind halt nicht bei den Bloods und den Crips hier, wo Leute sich gegenseitig abschießen dafür, dass sie zur Polizei gehen und wo der Polizei der Feind ist von beiden Gangs. Eben, ja. Sondern wir sind hier bei Bürgern des Landes und jemand, der einen kriminellen Akt getan hat. Und da sind Privatadressen von Leuten, denen das richtig gefährlich werden könnte. Weil man sieht ja wirklich, also man hat das jetzt wieder gesehen, auch während wir weg waren, der Fall, Nazis raus war auch noch ein Thema, aber dieser Fall, wo jemand in eine Menschenmenge gefahren ist, um möglichst viele Ausländer zu töten. Oder wurde nicht dieser Ranzratte-Streamer noch im letzten Jahr zu Hause sogar attackiert? Ja, genau, aber da weiß man nicht, ob das wirklich war, weil man ihn kannte oder zufällig. Aber persönliche Geschichte, die ich erzählen kann, in den USA, hier von SourceFed, eine alte Kollegin, die zusammen ist mit einem von, ich glaube, Rooster Teeth ist das, oder Slow Mo Guys oder so. Auf jeden Fall Cosplayerin, hat ganz viel Fotos im Netz, wo sie sich in sehr klapper Kleidung zeigt, die McTurney. Und die hatte letztes Jahr den Fall, dass jemand, der psychisch krank war, gedacht hat, die wäre seine Traumfrau. Weil sie halt schöne halbnackte Fotos von sich im Netz postet, und ist zu der nach Hause gefahren, nachdem ihre Adresse öffentlich im Netz war, um ihren Freund zu erschießen. Der ist in ihr Haus reingegangen, der hat in dem Haus die Waffe auch abgefeuert, der Freund und sie konnten sich glücklicherweise oben verstecken, haben die Polizei gerufen. Die Polizei hat wohl ihn dann auch in dem Haus noch getötet. Ja. Und wenn man überlegt, dass da jetzt Daten online sind von jemandem wie einem Floyd, Susie Grimes oder Jäger und Sammler. Und man kann inhaltlich von diesen Kanälen denken, was man möchte und auch von diesen Leuten. Und man kann sie auch gerne kritisieren, wenn man das möchte. Nur das sind Leute, die haben Feinde, die rechtsextrem sind und die vielleicht auch manchmal nicht ganz psychisch dabei sind oder selbst wenn sie psychisch dabei sind, also Gewalt von irgendwelchen Extremisten ist nichts Neues. Und dass jemand vorbeikommt und irgendwie einen Stein durchs Fenster wirft oder das Auto anzündet oder ne, im Falle von einem LeFloid, der hat Kinder. Und da, also, das ist echt gefährlich. Aber ja, jetzt mal. Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe auch deine Vorwürfe, klar. Aber da habe ich auch sehr lange, nächtelang mit Journalistenkollegen darüber diskutiert, ob das falsch ist, was ich mache, ihn auf eine gewisse Art und Weise zu schützen. Aber man muss ja in allererster Linie sagen, ich verdiene meine Brötchen damit, dass ich Journalist bin. Ich mache journalistische Berichte, der Tomek bringt komischerweise einiges an Geld rein. Wir haben Dope Studios und bei Dope Studios eben der Tomek drin und wir machen größtenteils Journalismus und somit bin ich per se. Aber da gehört ja journalistischer Ethos auch mit dazu. Genau, somit bin ich Journalist und ich könnte von mir nicht behaupten, dass ich unabhängiger Journalist bin, wenn ich dem Bundeskriminalamt eine Quelle für eine voraussichtliche Berichterstattung nennen würde. Aber ist das so? Also wäre Orbit denn eine Quelle für deine Berichterstattung gewesen? Es ist doch eher so wie zum Beispiel bei den Cum-Ex-Files. Ja, da haben die Journalisten sicherlich auch nicht die Leute offengelegt, die ihnen geholfen haben, die Whistleblower. Aber sie sind schon mit den Informationen über die eigentlichen Kriminellen zur Polizei gegangen. Oder auch generell als Journalist, wenn du irgendwelche Informationen hast, die zur Ergreifung eines Täters führen, machst du dich strafbar. Als, nein, ich mache mich nicht strafbar. Wenn du im Wissen über ein Verbrechen bist und diese Person durch die Nicht-Herausgabe von Informationen schützt, dann kann das nicht rechtens sein. Insofern ich Vorkenntnis von dieser Straftat habe, wäre es, da wäre es vorbei. Aber insofern ich keine Vorkenntnis habe, ist das rechtlich eine sehr schwierige Sache. Aber du wusstest doch, aber du hast doch seit, oder, ne, also. Also ich wusste ja nichts davon, dass er es nochmal macht. Ja. Genau. Also, okay. Das ist ja ganz wichtig zu sagen. Von daher ist es, viele Leute verstehen es nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe da aber sehr lange drüber nachgedacht, sehr lange drüber mit Kollegen diskutiert und bin zum Entschluss gekommen, dass es so richtig ist, wie ich es mache. Denn Orbit ist für mich eine Quelle, ein Informant, ein Whistleblower, der vielleicht voraussichtlich für zukünftige Berichterstattungen ein wichtiger Name sein wird. Und kein Mensch, der in diesem Kontext steht, also der quasi Informant wäre, auch in dem anderen Fall, würde nochmal zu mir kommen und mit mir reden, wenn er wüsste, dass, wenn er mit mir redet, dann werde ich es voraussichtlich einer Sicherheitsbehörde stecken. Gut, aber Jan Schürlein, der auf Twitter sehr deutlich macht, dass seine Erkenntnisse quasi dazu geführt haben oder seine Beweise dazu geführt haben, dass der Täter überhaupt ergriffen wurde, ja. Er ist kein Journalist. Das ist richtig. Und Jan hat ja auch, keine Informationen zurückgehalten. Und das ist auch ganz wichtig, so bei es gibt ja auch ein Aussageverweigerungsrecht, auch für Zeugen, um entweder Angehörige oder sich selbst nicht zu belasten. Und ganz wichtig, ich muss gar keine Zeugenaussage machen, solange mich die Staatsanwaltschaft nicht vorlädt. Und klar, das war in diesem Fall überhaupt nicht der Fall. Die BKA-Beamten sind vorbeigekommen, wollten mit mir reden. Ja, ich glaube, es ist auch keine rechtliche Frage in dem Sinne. Also ich glaube, es ist mehr mit moralische, Ethik, ethische Frage. Genau. Ich kann verstehen, wenn du sagst sozusagen, dass deine Karriere darauf basiert, dass Leute, die Straftaten begehen, zu dir kommen und das stecken. Aber wie oft kommt das denn tatsächlich bei der Tomek vor, dass Leute, die tatsächlich die Straftat begangen haben, zu dir kommen? Ist es doch eher so, dass du über Leute berichtest wie einen ApoRed oder Neon Mascher und so weiter, die jetzt viel mit uns auch zu tun haben. Die eher die Straftäter sind. Du hast ja mit vielen Leuten aus der Szene zu tun, die quasi durch die Bank weg alle betroffen sind. Ja. Aber ja, also wir wollen da gar nicht drauf rumreiten. Im Endeffekt bist du ja schon noch eine der Personen, eine der Sprachrohre, die dann, du hast ja relativ. Und es macht jetzt auch keinen Unterschied, muss man sagen. Es macht keinen Unterschied, aber du hast ja auch relativ offen auch. Jan Schürrein ist sicher der mit Abstand festesten Überzeugung, die ich hier in meinem Leben gehört habe, dass er zur Ergreifung des Täters geführt hat. Ja, ich weiß es echt, wie sehr, wir haben ja keine. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, dieser Jan S., ich weiß nicht, ob du da mehr Infos hast, woher sie auf den Namen Jan S. kommen im Zuge der Doxy-Seite. Ja, das ist ganz witzig. Ich habe heute mit ein quasi Interview gegeben, ich glaube, der Bädischen Zeitung. Das ist wirklich eine relativ kleine Zeitung, die hat nicht so viele Leser. Und der Herr konnte mir halt, also der hat mir wirklich sehr genau erklärt, obwohl ich glaube, dass er nicht so großes technisches Verständnis hatte, hat er mir sehr genau erklären können, warum er der festen Überzeugung ist, dass Jan S. DoxisX betrieben haben soll. Mhm. Und das war für mich, also so wie der Herr mir das erklärt hat, hat für mich das Sinn ergeben. Ob das so ist, weiß ich halt nicht. Ja, das wollen wir ja auch nicht in den Raum stellen, aber was war deine eigentliche Frage? Meine eigentliche Frage ist, dieser Jan S., der ist ja maßgeblich mitverantwortlich, finde ich, dadurch, dass er so eine Seite über Jahre zur Verfügung gestellt hat, potenziell also diese Daten online gestellt hat. Die Daten, die jetzt im Leak von mir existieren, das kann ich zumindest so sagen. Und ich bitte alle Zuhörer, ja, ne, also ich habe mich lange auch dazu zu dem Thema gar nicht geäußert, auch bewusst, weil ich ehrlich gesagt keine schlafenden Hunde wecken will und keinen Bock habe, dass dann jeder, der jetzt im Podcast hört, so, da rufe ich doch gleich mal an. Ja, von daher, bitte fühlt euch dazu jetzt nicht genötigt, aber ich weiß, dass diese Daten aus diesem alten Leak stammen und die hat der Hacker, also die hat Orbit nicht neu zusammengetragen. Ja. Also die waren auf dieser docs.sx-Seite über Jahre. Die hat er sich nicht gehackt. Die sind seit Jahren aufrufbar. Schon. Aufrufbar. Es war so die prominente Plattform, wo wir sie auch gefunden haben. Und der Betreiber dieser Seite hat alle Betroffenen über Jahre immer wieder angeschrieben. Also ich habe immer wieder regelmäßig SMS bekommen, wo es dann hieß, hey, deine Daten sind hier gespeichert. Wenn du möchtest, dass sie gelöscht werden, schick mir einfach deinen Personalausweis. Ist auch so geil. Ja. So, und das hat er wohl mit vielen gemacht, die beteiligt waren. Viele haben es aber auch gemacht, muss man dazu sagen. Und wurden die Daten gelöscht? Die wurden dann tatsächlich gelöscht. Aber der Personalausweis Der Personalausweis war dann halt da. Ne? Ja. Aber der tatsächliche Personalausweis, eine Kopie oder so. Ja, eine Fotokopie, haben einfach Leute ein Foto gemacht, hingeschickt, habe ich von vielen auch sehr großen YouTubern mitbekommen, dass sie das gemacht haben und dann waren die Daten auch tatsächlich weg. Ja, das Ding ist, also abseits davon, dass du dann auch sowas wie eine Personalausweisnummer hast und so, aber wenn deine Adresse wirklich im Netz steht, dann kann der Personalausweis ja nicht groß was Neues leaken. Ja, aber mit einem Perso kannst du halt viel machen. Ja. Und ich würde halt niemals jemandem, der schon bewiesen hat, dass er solche Dinge tut, mit persönlichen noch Daten. Mehr Möglichkeiten an die Hand geben, mit diesen Daten was zu tun. Ja. Also dieser Jan S. Punkt, der angeblich DoxisX betreibt, muss ich sagen, für mich genauso schuldig wie diese Orbit und der sollte auch ins Gefängnis gehen. Es ist jetzt vor allen Dingen die Frage, was bedeutet das, kannst du ja gleich auch nochmal einfach sagen, was du glaubst, was das jetzt für Orbit bedeuten könnte. Und ob du das Gefühl hast, dass die Person, die hinter DoxisX steckt, vielleicht auch noch Wer auch immer Problem das ist. Ein Jan F., ein Jan B., ein DF., ein HF., keine Ahnung. Ja, also David H., David H. Robin B. Ja. Man weiß es nicht. Ich glaube, vor Orbit wird das strafrechtlich ziemlich einfaches Ding. Werden vielleicht ein paar Sozialstunden. Und dann hat sie es auch. Ob es bei dem Betreiber der DoxisX-Seite, also man muss ihn ja erstmal irgendwie nachweisen können, dass ihm diese Seite gehört haben soll. Bis das passiert ist, sind erstmal 50 Jahre vergangen, bis mein Termin beim Amtsgericht bekommen hat, sind nochmal 100 Jahre vergangen. Wenn erstmal die Cyber-Unit 2.0 am Start ist. Wenn der BND am Start ist. Und ich glaube, bei Orbit wird es auch ganz, also sein Leben wird einen guten Verlauf, glaube ich, bekommen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt mit Jobangeboten auch von vielleicht ausländischen Geheimorganisationen überschüttet wird, weil er ist ja jetzt ein sehr gefragtes Ziel. Ich glaube, der kann da einiges zu beisteuern und ich glaube, also das wird nicht so viele Konsequenzen haben, wie die Öffentlichkeit es denkt. Aber hältst du ihn tatsächlich für einen so guten Hacker? Denn ich glaube, was er tatsächlich hat, ist eher viel Zeit und einfach die Möglichkeit halt bei einer Zielgruppe an YouTubern halt Daten zu erbeuten, wo es bei den Politikern vielleicht auch. Er scheint vor allen Dingen recht einfallsreich zu sein, ne? Also weil die kreativ auf jeden Fall. Wie er für die Twitter-Daten von Unge gekommen ist, soll doch so irgendwie gewesen sein, dass er. Das war schon sehr kreativ, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber erzähl mal kurz, wie er es gemacht hat. Ja, also er hat einfach erstmal den Google Mail Account gekapert von Simon, auf den Gott sei Dank kein YouTube-Kanal lief, just by the way. Ich weiß nicht, wie er da dran gekommen ist an diesen Google Account, aber er hat auf jeden Fall das Passwort. Dann hat er die Wiederherstellungs-E-Mail, die Wiederherstellungsnummer und die Zwei-Faktor-Authentifizierung alles deaktiviert. Also die Zwei-Faktor-Authentifizierung, ganz wichtig, die war gar nicht an im Google-Konto. Und, was ja, echt dann, nicht so eine gute Idee ist. Das ist grundsätzlich eine schlechte Idee. Und dann hat er einfach Twitter eine E-Mail geschrieben, so, ja, moin, mach mal Two-Factor aus. Dann haben die ihm geantwortet, so, ja, ist aus. Und dann hat er sich halt in den Twitter-Account eingeloggt. Na, easy. Ist jetzt auch von, also wenn das stimmt, wäre das auch von Twitter aus jetzt nicht die grob fahrlässig, die, die dollste. Aber, halt aber da hat sich, glaube ich, Twitter auch schon zu geäußert und hat gemeint, so, ja, woher sollte denn der technische Mitarbeiter wissen, dass das hier ist? Aber man muss mal, also man kann Twitter nicht ganz so viel Schuld geben, weil wie soll denn Twitter das auch überprüfen? Ja. Ich meine, Personalausweis, ja, okay. Aber, dann, die hat ja auch. Ja, aber die hat ja dann ja auch im schlimmsten Falle gehabt. Genau, also wir kommen nicht drum herum zu sagen, dass es, dass Twitter die Schuld nicht trifft. Ja. Also ich möchte vielleicht als abschließendes Statement dazu noch mal sagen, ich habe es ja jetzt hier quasi revealed, aber ich meine, viel zu revealen gibt es nicht, weil wie gesagt, seit 3,5 Jahren sind meine Daten zu finden. Und ich glaube, es gibt niemanden, den ich kenne, dessen Daten nicht irgendwie zu finden sind, außer die von Personen hier im Raum. und ich kann nur sagen, es gibt auch wenn dann wirklich es so einfach ist, auf Twitter zu schreiben, ne, bist du selbst schuld, mach ein neues Passwort, mach ein besseres Passwort. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass Accounts gehackt werden, das ist auch scheiße und ja. Oder ich hatte gestern jemanden, der meinte so, Google und Facebook sind voll die Datenkragen, die sind doch noch viel schlimmer. Ja, aber die veröffentlichen keine privatesten Daten, die sensibel sind und die vor allen Dingen du fühlst dich so verletzlich, wenn du merkst, dass plötzlich Leute in dein Privatleben eingreifen. Und ich will zum Beispiel nicht Raik Anders, über den werden gerade Sachen verbreitet, er wäre ein Kotnascher und so ein Schwachsinn. Davon mal abgesehen, dass er meiner Ansicht nach naschen kann, was er will. Und dass es keinerlei Beweise gibt, dass diese Leaks in irgendeiner Form überhaupt mit ihm stimmt. Zu tun haben. Ich finde das richtig, richtig krass, dass da so solche eine derlei Hetzkampagnen entstehen. Und wie du schon vorhin schon sagtest, es gibt Personen wie eben Flo oder eben auch Susie Grime oder so oder ihn, da warten die Leute nur darauf, sich darauf zu stürzen. Und wie man ja sieht, zum Beispiel bei einem Drachenlord. Also ich finde, Drachenlord ist das perfekte Beispiel, was passieren kann. Oder auch generell Leute, die schon mal geswattet wurden. Es gab ja auch nicht schon so clever, seine eigene Adresse rauszugeben. Ja, aber natürlich, aber man sieht, natürlich hat er das in dem Moment selber veröffentlicht, aber da sieht man, was passieren kann. Da kommen hunderte Leute vorbei und zerstören diese ganze Stadt so ein bisschen. Genauso wie ja auch bei anderen Swatting-Fällen, wo es schon Todesfälle gab. Aber oder, Gott sei Dank noch nicht in Deutschland. Gott sei Dank noch nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern ist das schon passiert. Ja, also wie gesagt, ich kann nur sagen, ich finde das richtig, richtig schlimm für jeden, der betroffen ist. Und auch hier nochmal der Aufruf, wenn ihr das mitbekommt und ihr tatsächlich den Impuls habt, ich möchte der Person helfen, indem ich ihr Bescheid sage, dass sie geleakt wurde, lasst die Person in Ruhe. Glaubt mir, sie hat davon mitbekommen. Ihr seid keine Hilfe, sondern ihr seid ein Aggressor, ein Invasor in dem Moment. Und das braucht die Person, welche auch immer, weil ich weiß von vielen, dass die richtig krass terrorisiert werden und auch schon wurden. Das ist richtig schlecht und das würdet ihr alle nicht wollen. Da kann man sich mal hinterfragen in dem Fall. Und das will man auch für niemanden. Also ich würde das auch nicht für jemanden wollen, den ich nicht mag. Ich würde mir das auch nicht wünschen für einen YouTuber, den ich scheiße finde. So einen Orbit würde ich seine eigene Medizin auch schon mal schmecken lassen. So. Ja, gut, ich meine, der kriegt aber jetzt ja selber. Der hat das ja gerade, weil die Journalisten bei ihm zu Hause stehen. Also. Das ist richtig, aber er ist leider nicht zu Hause, ist ein bisschen schlecht. Ja, seine Eltern kriegen es mit. Bei jemand so jemand frage ich mich auch, was sagen die Eltern? So, was denken die gerade über ihren Sohn? Wahrscheinlich denken die sich, was ist mit Daten? Hat Internet? Orbit? Tomik. Tomasz, so rum. Du machst weiter auf der Tomik. Gibt es weiter News jetzt endlich wieder? Ab Februar geht es tatsächlich mindestens 3-mal die Woche los. Ja. Ich glaube, du suchst auch wieder Leute, die dich unterstützen. Ich suche tatsächlich 2 Praktikanten. Also, ja, wenn jemand Lust hat. Das passt doch wohl hervorragend. Robin, was machst du im Februar? Ich suche gerade auch selber Mitarbeiter. Da sehe ich Konkurrenz. Ja, ich suche ab Februar dann auch Mitarbeiter. Siehst du, jetzt suchen wir alle Mitarbeiter. Wow, ja, das wird schwierig. Ja. Gut, danke, dass du da warst. Wir kommen jetzt zu den anderen Themen. Welche das sind, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Ja, es geht nämlich direkt weiter mit Yo Olli. Wir hatten in unserem Livestream kurz über ihn gesprochen. Eigentlich ist er bisher bei uns nicht viel vorgekommen. YouTuber mit über 300.000 Abonnenten. Bekannt unter anderem dadurch geworden, oder ich habe ihn zum ersten Mal mitbekommen, durch ein Video, wo er auf der Straße anfängt, Mädchen anzufassen, zu küssen. Anzufummeln. Und das hat er in einem Video auch gemacht hat, wo er wusste, oder zumindest weitergemacht hat, nachdem er das wusste, dass das Mädchen noch minderjährig ist. Ja. Und hat die halt weiterhin befummelt und irgendwie angegrapscht. Und dann wurde sein Kanal gelöscht für genau einen Tag. Und dann aber wohl kam durch, von ihm, das muss man dazu sagen, Community Strikes. Genau, das heißt, die Community sagt, ey, das geht ja hier gar nicht. Und daraufhin wird das Video erstmal provisorisch, ich glaube, rein als Automatismus gestrikt. Und dann muss ein YouTube-Mitarbeiter prüfen. Oder man muss halt Einspruch einlegen als YouTuber im ersten Moment. Das hat er dann wohl gemacht, aber das Geilste war eigentlich, das ist eigentlich der Grund, warum man eigentlich drüber reden muss. Nicht, dass er gelöscht wurde, das ist was Gutes, sondern seine Erklärung war. Das ist eines der lustigsten Videos, die ich je gesehen habe. Wo ich sage, wie dumm halten die Leute ihre Zuschauer? Ja. Und zwar hat er gesagt, sein Kanal wäre jetzt kurzzeitig offline gegangen, weil er von YouTube eine YouTube-Premium-Serie, ich glaube, er nennt das sogar noch YouTube Red in dem Moment, was ja richtig lustig wäre, weil es gibt ja, YouTube Red heißt es ja schon nicht mehr. Mhm. Das heißt, er hat wohl mit Leuten von YouTube geredet angeblich, die nicht wussten, dass ihr eigenes Produkt inzwischen anders heißt und die auch nicht wussten, dass YouTube Premium eigentlich schon eingestellt wurde in der Form. Und die ganzen Sachen jetzt, also ist es nicht, aber die ganzen Sachen sind, die ganzen Serien, die es schon gab, sollen ja jetzt kostenlos auch online weiter verfügbar sein. Ohne also dass man ist es ein Flop? Das weiß ja nicht mal ich. Ich habe nicht mitbekommen, dass die Nummer gefloppt ist. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie gefloppt ist. Ich bin mir relativ sicher, dass sie gefloppt ist, aber ja. Sie haben angekündigt, dass sie die ganzen Originals, also auch die von LeFloid und Bullshit TV und so weiter, dass die kostenlos ohne das Abo verfügbar sein werden. Ich glaube, sie haben einfach gemerkt, dass mit der Menge an Inhalt und generell auch das vielleicht nicht so zieht. Ja. Auch dass diese Musikkomponente, die sie ganz groß hervorgerufen haben, dass die möglicherweise gegen die bereits bestehende Konkurrenz gar nicht so gut aussieht. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor für das Scheitern von oder das mögliche Scheitern ist, dass die Lester-Schwestern es letztes Jahr schon angekündigt haben. Ja. Zufall? Aber ich glaube nicht. Weißt du, wer das nicht wusste? YouTube-Mitarbeiter, die mit Joali immer gesprochen haben, dass er seine eigene YouTube-Red-Serie bekommt und dass sie deswegen seinen YouTube-Kanal offline nehmen müssen, um das im Backend vorzubereiten. Ja. So funktioniert das. Ihr habt das in der Vergangenheit sicherlich schon mitbekommen, dass LeFloids Kanal ja auch mehrere Wochen offline war. Der musste so sein, sonst hätten die seine YouTube-Red-Serien nicht hochladen hätten können. Hätten sie nicht. Das ist, ich finde, wenn du so eine erfolgreiche große Seite hast und du dann eine Sache umstellen möchtest, dann ist es völlig zu Recht notwendig, dass man das ganze System abschalten muss. Ja, ist halt so. Genau. Und das ist ihm halt auch passiert, weil, was man auch weiß, YouTube wollte, nachdem sie LeFloid, Bullshit TV und Phil Lauder hatten, haben sie gesagt, was ist die nächstgroße YouTube-Premium-Serie, die wir haben wollen? Minderjährige Haben wir schon Begratschungs-TV, die neue Serie. David Hasselhoff kommt dazu und begrapscht auch ein paar Leute. Ja. Wir werden Leute auf der ganzen Welt begrapschen. Und das Ganze. Begrapschen also, around the world. Ja. Vielleicht begrapschen auf dem Mond wäre zum Beispiel auch so eine Sache, die würde ich mir total gerne angucken. The world. Ja, oder auch eine fiktionale Serie über einen Pädophilen inszeniert von der Produktionsfirma Pentaflix. Aber er ist ja selber, auch nicht der Älteste, ne? Der scheint doch auch gerade so die 20 zu überschreiten zu haben. Das ist auf jeden Fall. Und ist damit erfolgreich geworden, wie gesagt, hat über 300.000 Abonnenten mit diesem Müll zusammengesammelt. Und jetzt das, nicht mehr. Ja, jetzt ist der Kanal wieder weg. Schade, es wird wohl zu der erhofften Mondserie nicht kommen, aber er hat. Willst auch du mir etwa sagen, dass er gelogen hat in dieser Erklärung? Nein, er hat doch jetzt schon wieder eine neue Erklärung. Achso, neue Erklärung, da stellt sich heraus, dass mit YouTube Red, das ist es nicht gewesen, denn sein großer Plan ist, er schaltet den Kanal einfach ab oder strikt ihn selbst, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, um mehr Aufmerksamkeit auf seinen Instagram-Account zu lenken. Ja, das ist auch eine Taktik, die ich sagen muss, die habe ich so bei Online-Marketing-Rockstars und so weiter bisher noch nicht gehört. Viele Firmen fragen mich immer und sagen, Robin, wie kriegen wir unseren Traffic von unserem Newsletter zum Beispiel auf Instagram oder von unserer Website auf Facebook? Und schon mal probiert, die auszuschalten. Habt ihr schon mal probiert, einfach eure Seiten zu löschen, damit die Leute dann auf die Seite kommen, auf die ihr sie eigentlich haben wollt? Einfach kein Newsletter mehr verschicken zum Beispiel. Und dann denken die Leute, warte mal, warum kriege ich kein Newsletter mehr? Ich gehe sofort auf Instagram und gucke nach. Ja. Das ist die neue, also ihr habt das hier bei den Lester-Schwestern zuerst gehört, das ist die Erkenntnis im Online-Marketing 2019. Ja. Wenn ihr Leute auf andere Plattformen bringen wollt, schaltet einfach alle anderen ab. Dann kommen sie automatisch. Hashtag Marketing-Revolution sponsert bei Yo Olli. Jetzt wisst ihr alle Bescheid. Ja. Aber um mal wieder halbwegs normal dabei zu bleiben, das ist jetzt wohl. Zumindest ist das vor einer Woche geschehen, dieser zweite Strike, ist das wohl das finale Mal. Und glaube ich auch deswegen geschehen, weil sich diesmal wirklich ein YouTube-Mitarbeiter hingesetzt hat, der vielleicht sogar weiß, dass YouTube Red oder Premium und so nicht mehr existiert. Der hat das Video gesagt, warte mal. Der hat sich wohl mehrere Videos angeguckt von ihm und da tatsächlich eben gesehen, dass er Mädels anfasst, die sich als minderjährig zu erkennen geben. Oder, ja, oder generell einfach beziehungsweise, Leute sexuell belästigt. Oder sagen halt, nee, ich möchte das nicht. Also, ne, also da ist kein Konsent, sondern es ist einfach nur, nein, geh weg und er macht halt sein Ding. Ja. Und das ist halt einfach strafbar. Und so, ich finde es, muss ich sagen, ich finde es richtig toll, dass endlich mal YouTube einen größeren Kanal wirklich löscht von der Seite. Das passiert viel zu selten, wenn Leute groß gegen die Richtlinien verstoßen. Und das ist jetzt geschehen. Und das, also wenn das wirklich so ist, dass YouTube das jetzt bewusst gemacht hat, muss ich sagen, geil. Ja, wobei es halt interessant ist, so, weil wir hatten mit Montana Black so diese vermutliche oder vermeintliche Straftat, von der du in deinem Video ja gesprochen hattest. Das war jetzt mehr auf Twitch und dann ist er ja an einer anderen Stelle gebannt worden für einen Monat. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat. Der Bann wurde dann nach einer Woche auch wieder aufgelöst, obwohl er eigentlich für einen Monat gebannt war. Also so dieses Konsequenzsein bei großen Künstlern, die viel Traffic und Geld bringen. ApoRed und Leon Mascher sind beide mittlerweile vor Gericht, mussten sie sich schon verantworten. Und jetzt möglicherweise gleich wieder der Nächste. Und zwar einer unserer Lieblingskünstler hier, auch gerne bei uns nächstes Jahr, dieses Jahr, muss ich ja sagen, wenn wir unsere Tour planen. Für mich einer der Gäste, die ich auf der Bühne haben möchte, Simon Desue, hat sich überlegt, was haben wir dieses Jahr, also 2019, ich glaube, jetzt hat er sogar Ende 2018 hochgeladen, das Video. Aber was hatte ich dieses Jahr noch nicht, nachdem ich im Grunde alles, was man auf YouTube falsch machen kann, begangen habe? Na klar, eine Straftat. Und diesmal hat er ein Video gebracht, wie hieß das? Ich habe 10.000 Euro gefunden, kann ich dabei bei Saturn einkaufen? Nee, nicht gefunden. 20.000 Euro Falschgeld bestellt und damit bei Saturn einkaufen. Und so. Also er behauptet in machen dem Video die das? Er behauptet in dem Video, er hätte quasi Falschgeld online im Darknet, was er sich bestellt, und wäre dann damit zum Saturn gegangen, filmt das mit versteckter Kamera, wie er mit diesem angeblichen Falschgeld bezahlt. Das Ding ist, ganz am Anfang des Videos blendet er ganz kurz oben links ein, das sind alles fiktive Inhalte. Wahrscheinlich auch, weil er wusste, dass er sich so damit irgendwie schützen möchte. Das ist die Frage, ob das nachträglich hinzugefügt ist oder nicht. Das kann man ja mittlerweile. Also du kannst ein Video editieren. Doch, der kann ja vorne einfach, also die Schrift kriegst du nicht drüber gelegt, aber du kannst ja den vorderen Teil nochmal rausrendern mit Schrift und ersetzen. Das ist möglich mittlerweile. Das ist möglich bei YouTube? Ja, das ist als Funktion? Das habe ich hat neulich wieder irgendeiner gesagt, auch unter meinen Kommentaren, das war einer, fand ich ganz großartig. Ich habe dieses Jahr ja ein Video gebracht zu diesem Burnout-Thema, was ich hier im Podcast schon besprochen hatte, als Best-of des Jahres. Und habe da einen Song benutzt und habe unten reingeschrieben, wie der Song heißt. Und ich habe in den Kommentaren vielleicht 10, es waren nicht viele, aber es waren so um die 10 Kommentare, wo Leute meinten, ey, cooles Video, aber kann mir einer helfen, wie der Song am Anfang heißt? Und ich dachte so, wirklich? Bei den ersten dachte ich noch, es ist ein Troll. Aber da wollten wirklich Leute wissen, wie dieser Song heißt, der mit dem Buchstaben da stand. Und da hatten mehrere dann geschrieben, das steht doch da. Und dann sagte einer, nee, das habe ich da nicht gesehen. Ja, dann hat er das vielleicht nachträglich hinzugefügt. Das kann man ja jetzt bei YouTube. Das kann man nicht. Also es gibt meiner Meinung nach im Editor keine Funktion. Ich glaube, dieser Video-Editor ist auch. Also was geht? Das hat Gronkh mir mal auch erzählt. Was geht ist, Leute mit CMS-Zugang und mit Kontakten zu YouTube können YouTube bitten, dass sie Videos austauschen. Soweit ich weiß, funktioniert das nach meinem letzten Stand aber tatsächlich so, dass irgendwo jemand nach San Bruno oder sowas eine Datei schickt, dass irgendein Service-Mitarbeiter auf den USB-Stick zieht, wirklich in die Serverfarm manuell reingeht, USB-Stick rein und File austauscht, weil das eigentlich nicht geplant ist. Ob das inzwischen nicht, aber es gibt tatsächlich Fälle, das weiß ich auch, wo YouTuber mit YouTube-Kontakten dafür gesorgt haben, dass YouTuber-Videos ausgetauscht werden. Kann sein, dass das bei ihm auch passiert wurde, aber es ist jetzt nicht so, als könnte er einen Teil editen, sondern er müsste dann, glaube ich. Ich habe die Funktion, wenn es sie denn gäbe, nicht entdeckt. Ich glaube nicht, dass es eine offizielle Funktion ist. Ich weiß, dass es eine gibt und die gibt es seit Jahren, von der hat mir Erik mal erzählt, dass du Teile des Videos schneiden kannst. Also du kannst diesen Video-to-Editor, aber der ist, glaube ich, auch genauso wie Annotations und so weiter inzwischen abgeschafft worden. Also was du auf jeden Fall machen kannst, ist, dass du Teile des Tons entfernen kannst. Das ist das immer ist, noch möglich. Glaube ich, eher so ein Copyright-Ding. Ja. Das ist ein Copyright-Ding, aber kannst du, glaube ich, immer noch, darauf kannst du immer noch zugreifen. Aber wollen wir uns gar nicht zu lange mit aufhalten. Es wäre nur die Frage gewesen, ob es hinterher gemacht hat. Ob es hinterher gemacht hat. Das kann auch sein, aber das Ding ist, und das finde ich das Lustige, die Staatsanwalt Hamburg das Amtsgericht Hamburg hat tatsächlich eine Hausdurchsuchung bei ihm genehmigt. Die Polizei ist vorbeigekommen, hat geguckt, ob das Falschgeld wirklich Falschgeld ist. Das prüfen sie jetzt auch gerade. Und wenn es Falschgeld ist, dann droht ihm eine Haftstrafe. Selbst wenn es keines ist, könnte es sein, dass es als Vortäuschung einer Straftat trotzdem ein Problem ist. Vielleicht rettet ihn dann diese Einblendung am Anfang des Videos, keine Ahnung. Was ich aber das Lustigste an allem finde, ist, alle Fälle, die mir jetzt bekannt sind, Hamburg. Wo YouTuber in irgendeiner Form mit der Staatsanwaltschaft zu tun hatten, sind Hamburg. Leon Mascher, ja. ApoRed und Simon Desue. Die Hamburger Polizei muss sich auch wirklich denken, was ist falsch mit unserer Stadt und mit YouTube? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne ganz viele Leute aus Hamburg, die alle nicht scheiße sind. Deswegen, es kann nicht an der Stadt liegen. Ich liebe Hamburg auch persönlich sehr. Ich verstehe nicht, also früher war es ja so, Simon Desue gehörte ja zu den Hamburger Hängern. Ich glaube, wie hieß er nochmal, der Beatboxende? Alberto. Alberto war einer aus der Crew. Sogar Dan the Man war einer aus der Crew. Flying Uwe war aus der Crew. Flying Uwe macht jetzt mittlerweile ja so sein Ding. Mal mehr schlecht, mal auch recht. Auch schon mit rechtlichen Problemen. Auch schon mit rechtlichen Problemen, aber den finde ich jetzt gar nicht mal so problematisch. Aber Simon Desue fällt halt seit Jahren einfach nur auf. Und wir haben gerade eben auch gesehen, 4 Millionen Abonnenten hat der jetzt oder so. Ja. Und, aber auch mit was für Methoden? In dem Video, wir haben jetzt gerade, sind mal durchgegangen durch das Saturn-Video, kommt er mit Dingern wie abonniert jetzt? Dann mache ich das jetzt auch wirklich und dann blendet er einen Live-Abo-Counter ein. Also natürlich also, nicht live, weil es ist ja kein Livestream. Aber quasi um zu suggerieren, die Abos steigen in diesem Moment gerade, während diese Abstimmung läuft. Und ich, er sagt auch am Anfang des Videos, ich gehe später im Video einkaufen, wenn ihr 20.000 Likes. Also sozusagen, er behauptet sozusagen, dass das Ende des Videos davon beeinflusst wird, was Leute am Anfang des Videos tun. Und ich kann mir das wirklich nur so vorstellen, dass die Kids, also ich war jetzt zu Weihnachten wieder zu Hause und meine Nichte erzählte, was, wen guckt sie? Mary Tran oder so? Ich weiß nicht, irgendeine, und meine Schwester, sie brauchte nur den Namen erwähnen, meine Schwester so, oh, die alte Schnepfe. So, weil diese YouTuberin, mit der ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe, ist wohl eine, die diesen typischen Content macht, wo sie Dinge anguckt. Also wo sie reactet auf Sachen oder wo sie was auspackt oder wo sie was schicken lässt. Content also. Genau, Content, wo man anderen Content konsumiert. Und die Kids stehen darauf, das ist unglaublich. Und meine Nichte ist 11. Ja, ja. Das ist die ich weiß, woran das liegt? Ich glaube, das liegt daran, dass die inzwischen alle mit Bandersnatch aufgewachsen sind. Und die denken einfach, wenn ich jetzt in dem Video was mache, dann beeinflusse ich damit die Realität von Simon Desue. Das kann gut sein, ja. Hast du Bandersnatch gesehen? Ja. Diese Netflix-Folge? Ja. Wie fandest du die? Ich fand sie nämlich nicht gut. Ich fand sie vor dem Kontext, dass es quasi Black Mirror ist, als Idee super. Und ich habe tatsächlich extrem schmunzeln müssen bei den Easter Eggs, die so ein bisschen mit eingebaut werden, wo quasi, ohne jetzt spoilern zu wollen, Die Alien Queen reinkommt. Weiß nicht, aber wo sozusagen so ein bisschen Meta und so da passiert. Und das fand ich richtig gut. Da haben in den Momenten, ich habe das mit meiner Freundin zusammen geguckt, wir haben es komplett zweimal geguckt. Wir haben quasi einmal geguckt und dann haben wir es nochmal komplett geguckt und jedes Mal die genau andere Entscheidung getroffen. Ich fand es so dröge, dass ich es nicht nochmal gucken wollte. Ich glaube aber auch, ich fand es sehr ungelenk gelöst und ich finde, dass gerade wenn du mit Videospielen ein bisschen besser dich auskennst, glaube ich, eher das Problem. Dann bist du sowas wie The Walking Dead gewöhnt, dann bist du sowas wie die BioWare-Spiele gewohnt, wo Entscheidungen auch krasse, jetzt letztes Jahr Detroit Become Human, wo so eine Entscheidung was ziemlich Heftiges auslösen kann, nämlich dass zum Beispiel einer der Charaktere stirbt, die Handlung aber trotzdem weitergeht. Und bei Bandersnatch ist es so, wenn einer dieser Schlüsselmomente passiert, ist Schluss. Dann hast du die Möglichkeit, zurückzuspielen. Die Enden nicht schön gelöst. Nee, das ist super ungelenk. Aber das ist halt eher wahrscheinlich auch produktionell nicht lösbar gewesen. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Also ich fand's super in den Rahmenbedingungen, dass es halt immer noch eine Fernsehproduktion ist. Ja. Aber klar, ja, im Vergleich zu manch anderen Videospiel-Story, Telltale Games, ist es natürlich, ja. Ich glaube, es ist wie immer Geschmackssache. Eine Sache kann man dazu vielleicht erwähnen, es war eine Sache, die jetzt über die Feiertage auch passierte. In Bandersnatch spielt ein Schauspieler namens Will Poulter mit, der da blonde Haare hat, neuerdings. Man kennt den aus, zuletzt hat er, glaube ich, in Detroit, also dem Film Detroit von Catherine Bigelow mitgespielt. Ich kenne ihn nur aus diesem Film mit Jennifer Aniston und ja, wie heißt er denn? Jason Sudeikis. Dieser, nee. Wo er Drogen schmuggeln muss über die Grenze und da spielt er seinen kleinen Sohn, glaube ich. Das weiß ich nicht. Ist er das? Ist es derselbe Typ? Ich weiß nicht. Wir sehen die sich voll ähnlich, wenn das nicht ist. Das weiß ich nicht. Der wird halt gerne so als mittlerweile so als böser Bube gecastet hat auf Twitter für diese Frisur und generell für die Rolle wohl so viel Hass abbekommen, dass er jetzt geschrieben hat, um meine eigene Gesundheit zu schützen, lösche ich mich von Twitter. Wir hatten es letztes Jahr häufiger. Ich will es deswegen gar nicht nochmal groß aufziehen, aber der hat eine Frisur, die den Leuten nicht gefällt und wird über die Feiertage dafür zu Tode gemobbt oder ne, vermeintlich irgendwie so gehasst, dass er gesagt hat, ich muss hier weg. Er hatte wohl in der Vergangenheit schon Probleme damit und sagt auch, seine Psyche, die hält das nicht aus, weil ihn das einfach Kritik oder ist ja nicht Kritik, der Hass belastet ihn zu sehr. Finde ich ganz schön heftig, dass es wieder mal so einen Fall gab, gleich zum Start ins neue Jahr. Ja, es gab noch einen weiteren Fall, der ähnliche Ausmaße hätte annehmen können, und zwar ein Overwatch-Skandal, E-Sport-Skandal. Und zwar ist da eine neue Spielerin reingekommen in so ein Semi-Pro-Team, also die spielen in der zweiten Liga, nicht genau in der Meisterschaftsliga. Eine weibliche Spielerin, was sehr selten ist im E-Sport, auch bei Overwatch noch sehr selten. Es gibt ein paar andere noch, die bekannte Pro-Spielerinnen sind, aber es ist schon eine der wenigen. Die kam rein und es gab Vorwürfe, dass das keine echte Frau wäre. Dass das ein Mann wäre, der so tut, eine Frau zu sein. Unter anderem, weil es zum Beispiel keinen Kamerafeed gab in ihren Livestreams, weil die Reaktion der Stimme oft zu spät war auf die Action, die schon passiert ist. Und weil sie auch generell wohl sehr stumm war in den Streams. Und auch und unter anderem auch kein Vollname. Bei der Veröffentlichung ihres Namens hatte das Team nur sie als Ellie bezeichnet. Es gab keinen Nachnamen oder so, den man hätte überprüfen können. Und sie kam auch irgendwie aus dem Nichts. Und das hat Leute verdächtig gemacht. Und dann wurde das sofort zu einer Sexismusdebatte. Weil sie hat nämlich dann auch irgendwann, nachdem so diese Vorwürfe waren, gesagt, ich trete jetzt aus dem Team zurück und möchte das doch nicht machen. Und dann hieß es so, oh Gott, jetzt haben die rausgemobbt. Jetzt haben hier haben die Männer diese arme Frau rausgemobbt mit sexistischen Vorwürfen. Und es stimmt, es sind tatsächlich auch sexistische Sachen gesagt worden in dem Kontext. Aber, und jetzt kommt nämlich der Twist, die Vorwürfe waren berechtigt. Es war nämlich wirklich ein männlicher Pro-Spieler, der so getan hat, er wäre eine Frau. Als soziales Experiment hat er das Ganze verpackt. Er hat jemanden bezahlt, wohl diese Stimme zu machen, wollte damit trollen. Und das Team hat wohl einfach null Background-Checks gehabt, um das irgendwie zu testen. Sie sagten selber in einem Statement, dass für sie einfach, ne, sie hatten wohl Probleme mit dem eigenen Kader, sind wohl Leute ausgestiegen. Und für sie war die Möglichkeit, A, eine Frau zu haben und so das Teilnehmerfeld so schnell wie möglich mit einer Person wieder auffüllen zu können, war zu lukrativ, um das auszuschlagen. Und dann haben sie einfach geschlampt. Ja. Und haben nicht nachgeguckt. Ja, und das, dadurch ist halt jetzt ein Skandal. Und das, was so schade ist, ist, also der hat das ja nur gemacht, um zu trollen. Also man hat das dann hinterher so ein paar Gespräche veröffentlicht worden, wo sich dieser Pro-Spieler quasi gegenüber anderen Spielern geäußert hat, wo er sagt, so, ja, ich habe das halt gemacht, um möglichst viele Leute zu trollen und ich fand es mega lustig. Und mir haben dann auch ganz viele Leute plötzlich Geld geschickt, weil sie halt eine weibliche Gamerin irgendwie heiß fanden und andere Streamer haben mir irgendwie DMs geschickt und haben irgendwie versucht, mich zu verführen und so weiter, weil es halt eine weibliche Spielerin ist und so. Und dieses Thema Sexismus, ich glaube, was ich halt gelesen habe von anderen weiblichen Overwatch-Spielerinnen und auch Frauen aus dieser E-Sport-Szene, die halt meinten so, tolles Success. Das Problem ist nur, jede andere Frau muss sich jetzt mit diesen Konfrontationen rumschlagen, dass jedes Mal, wenn eine neue Spielerin irgendwie gut ist, du bist doch gar keine Frau, du bist doch ein Mann, der so tut, und das wird dieser Szene und wird auch Frauen im E-Sport sicherlich schaden. Diese Aktion. Also richtig dummes Ding und hat ja eigentlich nichts bewiesen. Er hat einfach nur bewiesen, dass das Team schlecht daran ist, Background-Checks zu machen. Und die wären aber genauso schlecht gewesen bei Männern. Ich habe da einen Artikel gelesen, wo es um CSGO ging, wo es ähnliche Fälle schon gab, dass sehr, sehr gute Streamer zum Beispiel sehr, sehr gute Streamer keine Facecam benutzt haben und sich dann auch geweigert haben, als dann irgendwelche Vorwürfe aufkamen, dass das mit Cheats passiert oder dass das irgendwelche anderen Spieler sind, die sich da hochspielen, sich dann geweigert haben, in einer anderen Location mit vorgebauten PCs nochmal ihre Skills unter Beweis zu stellen, die dann halt rausgeschmissen wurden und so weiter. Also okay, das passiert auch, dass dass Leute unter einem Männer-Pseudonym irgendwie mit Cheats oder mit Smurf-Accounts und so weiter sich da hocharbeiten. Ja, also deswegen, ja, war auch eine Frage, über die wir mal reden wollten. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt die auf Twitter unter dem Hashtag Lästerschwestern. Schreibt's in die Kommentare. Oder auf reddit.com/r/Lästerschwestern. Ja, haben wir noch irgendwas, um ins neue Jahr zu starten? Ich würd sagen, wir enden es noch mit einer Sache, wo wir uns als Deutschland richtig gut fühlen können. Und zwar, wir haben letztes Jahr in diesem Podcast über einen Service gesprochen, der uns angeschrieben hatte, ob wir Bock haben, deren Lootboxen, Real-Life-Lootboxen zu testen. Und zwar eine Möglichkeit, dass du zum Beispiel eine Apple-Box kaufst. Dann sind da nur Apple-Produkte drin und du zahlst halt irgendwie 10 Euro für die Box, hast aber die Möglichkeit von einem Apple-Ladekabel bis hin zu einem nagelneuen MacBook Pro alles zu gewinnen mit unterschiedlich gewichteten Gewinnchancen. Mhm. Und wenn du halt Glück hast, kriegst du ein MacBook Pro und hast nur 10 Euro ausgegeben. Wenn du Pech hast, kriegst du ein Ladekabel, was aber nur 5 kostet. Ne? Und das ist halt unterschiedlich gewichtet, sodass am Ende angeblich das irgendwie fair verteilt ist. Und es ist aber Glücksspiel. Und die Werbung, die dafür gemacht werden sollte, wäre auch Werbung für unerlaubtes Glücksspiel gewesen. Und die haben ganz, ganz viele YouTuber angeschrieben, unter anderem halt uns auch. Und ein paar bekannte YouTuber in Deutschland, aber halt niemand von den ganz Bekannten, aber so ein paar Gamer oder so, haben das dann auch gemacht, sind damit dann auch auf die Fresse geflogen. Aber jetzt kommt's, in den USA gibt es eine ähnliche Seite, die jetzt über Silvester richtig krass aufgeblasen wurde, weil Jake Paul und Ricegum, zwei der bei weitem bekanntesten YouTuber weltweit, Werbung gemacht haben für das amerikanische Pendant dieser Website. Die Website ist sogar noch lächerlicher, weil jetzt kommt's, David, das ist eine Info, die hast du, glaube ich, noch nicht. Nee. Der Hauptpreis, den du auf der Website gewinnen konntest, war das teuerste Haus der Welt. Für 250 Millionen Dollar. Okay. Also man merkt schon, eine Seite, die 100% legitim sein muss. Ja. Denn sicherlich haben die dieses Haus gekauft, um es auf dieser Website zu verlosen. Ich dachte, Kyle Hoss hätte das teuerste Haus der Welt, aber habe ich mich wohl wieder geirrt. Da hast du dich getäuscht. Ja, ja, auf jeden Fall sie haben die beiden das gemacht, haben Werbung gemacht für diese Plattform, die ein Scam ist. Mhm. Auf jeden Fall. Und die sind sich haben halt Glücksspiel beworben, auch an kleine Kinder. Ja. Ist Ricegum nicht dieser Asiate, der auch vom in Content Cop schon irgendwie auseinandergenommen wurde? Bestimmt. Der macht doch auch so blödsinnige. Ja, die sind beide sehr ähnlich in der Art und Weise, was sie Content machen. Beide halt mit 10 Millionen plus Abonnenten, ne? Und halt die unter den größten weltweit. Aber und begrapschen sie auch Minderjährige auf dem Mond? Das weiß ich nicht. Siehst du? Nee. Und da ist nämlich noch eine Lücke zu erkennen, die sie 2019 ist ja noch viel Zeit. Im Leichenwald war dieses Jahr auch noch keiner. Als wir letztes Jahr im Januar angefangen hatten, haben wir tatsächlich gleich mit Logan Paul und dem Leichenfund gestartet. Und jetzt beginnen wir mit Jake Paul und illegalem Glücksspiel. Es kann also nur besser werden. In den USA ist es ja wahrscheinlich nicht unerlaubt, aber das, in den USA ist es halt trotzdem problematisch, wenn die Website ein Scam ist und das ist sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Hierzulande hatte dafür, irgendjemand hatten wir doch gesehen. Ja, ein paar Leute hatten uns das, nachdem wir drüber gesprochen haben, haben die uns geschickt, hier, guck mal, der Gamer hat das gemacht. Das waren halt so mit 100, 200.000 Abonnenten. Ich habe tatsächlich auch wieder eine Mail bekommen. Wir wurden auch wieder gefragt, ob wir die Mail der Woche wieder haben. Ich habe über die Feiertage kurz überlegt, weil ich auch noch keine Geschenke hatte. Wir beide haben ja wirklich bis zum letzten Tag gearbeitet hier. Ja. Und ich habe selbst ich hab über ganz Weihnachten und Silvester wieder gearbeitet. Das war ganz schlimm. Hast du gedacht, schicke ich meine Influencer-Produkte doch an Freunde und Familie? Nee, ich habe einfach eine helfende E-Mail bekommen. Hallo, verzögern Sie Ihre Zeit. Bitte haben Sie Verständnis. Ich verkaufe Produkte auf Amazon.de. Unser Unternehmen ist auf der Suche nach Gutachtern. Ich texte Sie, um zu wissen. Und bitte testen Sie meine Produkt kostenlos. Robin, es gibt großartige Produkte. Ich war kurz überlegt, das Schranklich zu kaufen, dem leider das T fehlt, aber dann hätten wir für den Schrank auf jeden Fall ein Licht. Und mein Liebling ist hier unten der Haustier-Duschkopf, damit mein nicht vorhandener Hund sich mal so ordentlich durchspülen kann. Das mochte ich auch sehr. Es gab noch UV-Taschenlampen, auch eine Sache, die man immer wieder gebrauchen kann. So eine UV-Taschenlampe, gerne, wenn du CSI-Mitarbeiter bist und nach Sperma auf dem Bett deiner neuen Tinder-Bekanntschaft suchst. Kannst du bitte zusagen, schicken Sie mir alles. Ja, das Ding ist. Mach das, ich habe das jetzt gemacht. Also ich kann das jetzt mal anteasern, wir haben das ja schon im Podcast mehrmals angesprochen. Ich habe jetzt im Dezember jeder dieser asiatischen oder russischen oder was weiß ich Website, die mir irgendwie schreibt, hey, möchtest du hier das testen, habe ich jetzt geschrieben, ja. Schickt mir den Scheiß. Und es wird dieses Jahr irgendwann auf jeden Fall dieses Video geben, das wo das alles drin Aber dann vorkommt. Leite ich dir die weiter, dann antworte du doch den bitte, weil ich krieg's nicht hin. Das ja, leite es mir weiter. Ich schick den, ja, bitte. Also, die Lästerschwestern, die upten ihr Game im Jahr 2019. Auch sind wir ein bisschen länger gewesen heute, aber dafür war das Thema mit dem Doxing einfach zu spannend, fand ich. Danke, dass wir immer noch dabei seid und bitte geht nicht weg, wir brauchen euch. Ja, und 2019, es wird viel zu lästern geben. Hoffe ich. Bis Tschüss. Dann.